sie auf. Choleriker stur, es zahlt sich auf. Gott gib mir Kraft, das was ich brauch. Block kommt mit Hass, der Junge hat's drauf. Hat keine Chance, hab's mir erschafft, doch Jahre sind vergangen, so viel ist verpasst, doch ja, ich war im Knast, doch Holy God can't judge me, jede zweite redet, ach Bruder, lass sie, more money, more problems, wie bei B.I.G., direkt von der Straße, in das VIP, die Stimme, beste Ware, nix mit kleinen Deals, ein Platz in eurer Loge, das wäre nicht zu viel. Je me souviens qu'il me tournait le dos parce que j'étais pauvre comme papa. Rajoute l'argent à ceux qu'on a et on lève à ceux qu'on n'a pas. Dans la mer, il rajoute de l'eau. Va comprendre. Et si tu meurs ce soir, toi, on t'abandonne. Si tu veux que ta vie soit belle, maquille-la toi-même. On veut le monde, on va le prendre. Le plus seul homme. Un rêveur parmi tant d'autres et mes frères sont des millions. Nos rêves nous vivront, n'écoute pas ceux qui diront que personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Personne te donnera de l'aide, de toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde, et tes cauchemars remplaceront tes rêves. Paraver, paraver, paraver. خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص خالص